Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Landesparteitag mit Vorstandswahl. Düsseldorf, 20.06.2012. Der Landesverband NRW der Piratenpartei Deutschland lädt Sie herzlich zum dritten Landesparteitag im Jahr 2012 ein. Dieser findet am Wochenende 30.06. bis 1.07.2012 ab 10 Uhr im Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50 bis 58 in 44147 Dortmund statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines neuen Landesvorstands. Die vorläufige Tagesordnung finden Sie auf den Internetseiten der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Medienvertreter werden gebeten, sich vorab per E-Mail an presse@piratenpartei-nrw.de zu akkreditieren. Eine Akkreditierung vor Ort ist auch möglich. Eine Parkmöglichkeit für Pkw bietet die Tiefgarage des Keuninghauses, Einfahrt Leopoldstraße. Vor Ort wird ein ausreichend großer Pressebereich mit Arbeitsplätzen und eigenem WLAN vorhanden sein. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Presseteam NRW, Achim Müller. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund, East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter, @krähennest mit AE.